Onkel Peter, wie sieht der Teufel eigentlich aus? Das kann ich dir nicht sagen, Uli. Aber wenn du an den Teufel denkst, welche Farbe kommt dir dann dabei in den Sinn? Schwarz, ganz schwarz. Und welche Farbe würdest du dem Herrn Jesus denn geben? Weiß natürlich, ganz hell und schön. Ja, du hast es gut verstanden. Der Herr Jesus hat selbst einmal vom Teufel gesagt, dass er ein Mörder von Anfang sei und ein Vater der Lügner. Und an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, dass er uns Tag und Nacht verklagt vor Gott. Wie macht er das? Nun, er erzählt Gott alles, was wir Böses getan haben und hofft, dass wir dafür bestraft werden. Wie gemein! Würde er auch über mich klatschen? Ja, denn der Uli hat auch schon mal etwas Böses getan, oder nicht? Ja. Aber kann man da nichts machen? Glücklicherweise ja. Ich will dir mal eine Geschichte erzählen. Sie geschah in Afrika. Dort in einem großen Hause waren zwei Angestellte. Der eine hieß Baba. Er war der Koch und ein grausamer, schlechter Mensch. Der andere war Ali, ein kleiner Junge, der überall helfen musste, wo es Arbeit gab, die er tun konnte. Nach der Arbeitszeit warf Ali gerne sein Messer in einen Baumstamm. Das tun die großen Buben bei uns auch. Der Ali war sehr gut in diesem Sport. Aber eines Abends ging sein Messer gerade an den Baumstamm vorbei. Und, tack, fuhr es in eine Ente, die seinem Meister gehörte. Au. Die Ente war sofort tot. Der arme Ali sah ratlos um sich. Dann, überzeugt, dass niemand es gesehen hatte, nahm er die tote Ente und begrub sie schnell im Garten. Aber Baba, der Koch, hatte alles durch das Küchenfenster gesehen. Nun wurde das Leben Alis eine Hölle. Der Koch gab ihm allerhand Arbeit, die er sonst hätte selbst tun müssen. Ali musste Wasser am Fluss holen, Holz hacken und in die Küche bringen und, wenn er auch nur ein wenig murrte, hob Baba den Finger und sagte, »Wenn du nicht alles tust, was ich dir sage, gehe ich zum Meister und erzähle alles von der Ente.« Ali hatte keine Zeit zum Spielen mehr und wurde mager und blass. Armer Ali! So konnte es doch nicht weitergehen. Welchen Rat würdest du ihm wohl gegeben haben, Christiane? Der müsste zu seinem Meister gehen und alles erzählen. Ja, du hast recht, Christiane. Und das tat Ali auch. Weinend ging er zum Meister und bekannte ihm alles. Der Meister war ein guter, gerechter Mann. Er sagte, ich vergebe dir alles, Ali, weil du es mir bekannt hast. Am nächsten Tag wollte Baba dem Ali wieder eine schwere Arbeit geben. Aber dieses Mal schaute der Junge ihm stracks in die Augen und sagte, das ist deine Arbeit, tue sie selbst. Wütend fing Baba wieder an mit dem alten Vers. Hast du vergessen, was du mit der Ente getan hast? Aber Ali blieb unbewegt. Geh nur zum Meister, sagte er dem Koch. Der weiß schon alles, denn ich bin selbst bei ihm gewesen. Von da an hatte der Koch nichts mehr über Ali zu sagen. Und versteht ihr, Kinder, was diese Geschichte mit euch zu tun hat? Ja, ja, der Teufel ist die Baba. Und Gott ist der Meister. Genau, und wir? Wir sind wie Ali. Wenn wir Gott sagen, was wir Böses getan haben, dann hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Das hast du gut verstanden. Und das Schöne ist, dass der Herr Jesus gekommen ist, um für uns den Weg zu Gott aufzumachen. Weil er am Kreuz gestorben ist und dort die Strafe für unsere Sünden getragen hat, dürfen wir jetzt mit unserer Sündenlast zu Gott gehen. Und wenn wir das tun, dann hat der Teufel nichts mehr über uns zu sagen. Komm, Christiane, guck mal, was hier in der Bibel geschrieben ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Drum bin ich auch.